Um uns, breit hingelagert, liegen Sachsens Hügel und Berge. Ein Augenblick der Besinnung, doch er wird unterbrochen durch die Bewegung, die jetzt dort unten in die Massen kommt, drüben auf tschechoslowakischem Gebiet, lauter und lauter wird es. Der Läufer ist in Sicht. Wir sehen die Flamme lodern. Das olympische Feuer nährt sich dem Ort des Grenzüberganges von der Tschechoslowakei nach Deutschland. Wir sehen es schon von unserem hohen Standort aus. Auch die drüben im Nachbarland sehen es schon. Die Tausende hier unter uns am historischen Rundteil stellen sich auf die Zehenspitzen, recken sich hoch, versuchen sich größer und größer zu machen, um es auch schon zu sehen. Und nun heben dort drüben die Grenzer, die Grenzbeamten der Tschechoslowakei, die Arme an das Mützenschild, sie grüßen das olympische Feuer, das an der Feierstätte auf tschechoslowakischem Gebiet eingetroffen ist. Der Wind trägt die Klänge der tschechoslowakischen Nationalhymne zu uns herüber. Nun ist der Augenblick herangekommen. Wie oft haben wir diesen Grenzübergang des olympischen Feuers erlebt? Doch nie mit solcher Spannung wie jetzt in diesem Augenblick. Den ersten erlebten wir über dem Hochwasser der Struma zwischen Griechenland und Bulgarien in der Nachtstunde. Und damals wussten wir schon, dass wir den schönsten Augenblick hier erleben würden an diesem historischen Rundteil. Großer Jubel dort drüben, langsam fährt ein tschechoslowakischer Wagen, überflattert von dem Olympiaringen am weißen Flaggentuch, auf die Grenze zu, passiert jetzt das deutsche Transparent mit den Worten: Wir grüßen die Jugend der Welt.